Zum Tag des leuchtenden Sterns richtete der Vorsitzende der Liberaldemokratischen Partei Russlands, Zhirinowski, an Genossen Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DEVJK und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee ein Glückwunschtelegramm. Der russische Parteichef schrieb, das ruhmvolle Leben von Genossen Kim Jong-il sei in die Geschichte der DEVJK, die Geschichte der Freundschaft zwischen den beiden Ländern und die Geschichte der fortschrittlichen Menschen glänzend eingegangen. Dann wünschte er dem Genossen Kim Jong-un und dem Volk der DEVJK viel Erfolg beim Aufbau der sozialistischen Gesellschaft und bei der Erhaltung des dauerhaften Friedens in der Region und auf der Erde.